Es ist Sonntag, eine neue Folge MT5. Es geht weiter mit den News für die Lannisters. Die Kingsguard wird abgerundet und ich bespreche die Warrior Sons. Ja, schön, dass ihr wieder zur neuen Folge MT5 eingeschaltet habt. Es geht wieder um News bei den Lannisters und hier spricht Marcel. Ich muss erstmal noch einen kleinen Nachtrag machen zu der Kingsguard-Einheit, die wir letztes Mal besprochen hatten. Und zwar sind jetzt sowohl die Punkte online, als auch die Effekte von den Bannern. Punkte, die Kingsguard als Einheit für sich kostet 6 Punkte, was bei den Werten relativ gut ist. Aber ihr dürft nicht vergessen, dass man Joffrey nehmen muss als Anführer, der dann in der Kingsguard drin ist. Und wir hatten uns ja letztes Mal angeschaut, dass die Taktikkarten, ich sag mal, zweifelhaft gut sind und seine Fähigkeit als Attachment sehr, sehr negativ. Das war, dass man 2 zusätzliche Siegpunkte gibt, wenn man ausgelöscht wird und alle anderen Einheiten ein Paniktoken bekommen. Okay, das Ganze wird jetzt aber aufgewiegt durch die Banner, wie ich finde. Es gibt 4 unterschiedliche Effekte, es gibt ja auch 4 Banner. Und jeden davon darf man, wenn die Einheit aktiviert, einmal pro Spiel nutzen. Das heißt, man kann nicht sagen, jedes Mal einen Banner wegnehmen und den gleichen Effekt nutzen. Das heißt, man wird dann vermutlich irgendwie die Banner so markieren, dass relativ klar ist, zu welchem Effekt gehört, damit man sich merkt, welche Fähigkeiten man schon benutzt hat. Die 4 Fähigkeiten sind, und ich verändere jetzt ein bisschen die Reihenfolge und erkläre nachher wieso. Die erste, this unit's melee attack gain critical blow and sundering. Das heißt, man kriegt 6 Zellen doppelt und der Gegner bekommt minus 1 auf den Verteidigungswurf. Haut also im Nahkampf einfach richtig drauf. Das zweite, this unit's melee attack gain wishes and defenders become panicked. Das heißt, man bekommt, der Gegner bekommt für den Panik Test nach der Attacke minus 2 und bekommt auch noch einen Panik-Token, wenn man ihn angegriffen hat. Das heißt, man kann nicht nur wie eben dann über die Würfel sehr viel Schaden machen, sondern dann auch gegebenenfalls noch über den Panik-Test, denn die minus 2-Kombination mit einem Panik-Token ist schon stark. Und der dritte Effekt, when this unit attacks, defenders become vulnerable and weakened. Das heißt, auch diesmal kann man dann Token auslegen, nämlich den Verwundbar-Token und den Geschwächt-Token. Das heißt, für die Attacke, wenn man das möchte, kann man dann schon die Würfel des Verteidigers neu würfeln lassen und für eine gegebene Counter-Attacke kann man das Ganze dann etwas abschwächen. Was jetzt hier als erster Effekt auf der Karte steht, was ich im Spiel aber eher als letztes einsetzen würde, ist This unit may immediately make one free maneuver or retreat action. Okay, jetzt meine kurze taktische Einschätzung dazu, wie ich das spielen würde. Wir haben 2 Effekte, die sind ganz klar auf Nahkampf ausgelegt. Wir haben einen Effekt, der verteilt einfach Token, das heißt, den müssen wir nicht für unsere eigene Einheit benutzen, sondern den können wir auch unterstützend für andere Einheiten nutzen. Und wir haben einen, mit dem wir ein freies Manöver oder einen Rückzug machen können. Okay, ich würde relativ vorsichtig mit der Einheit nach vorne, so dass ich nicht überraschend irgendwie gecharged werde. Dann schmeißen wir die in den Nahkampf, hauen mit unseren Fähigkeiten ganz hart drauf und wenn es dann mit unseren Wunden gegen Ende geht und wir Angst bekommen, aktivieren wir die Einheit, machen einen freien Retreat. Das ist zur Erinnerung die Bewegungsdistanz, die 5 ist, wenn ich mich nicht irre, plus 1 D6. Das heißt, da kommt man schon im Schnitt so 8 oder 9 Zoll weg und dann dürfen wir uns ja als Teil des Rückzugs auch noch ausrichten. Dann kann man sich auch um 180 Grad drehen und dann macht man nochmal einen Marsch. Dann ist man 18 Zoll weg vom Gegner und versucht das Spiel möglichst schnell zu beenden, ohne dass die Einheit noch ausgelöscht wird und man eben die 3 Punkte, eine für die Einheit, 2 für Joffrey abgibt. Das ist es so, wie ich spielen würde. Und ich glaube, dann sind die 6 Punkte auch recht gut bemessen. Denn man muss überlegen, die meisten Spiele gehen nur, zumindest aus meiner Erfahrung, 4 oder 5 Runden. Dass man mal in die 6. Runde geht, ist recht selten. Und in der ersten Runde ist meistens noch kein Nahkampf. Das heißt, da braucht man auch noch keins seiner Banner nutzen. Und dann hat man so, wenn der Gegner sich nicht ganz stark darauf konzentriert, halt eine Runde nichts, drei Runden nutzt man seine Effekte für den Nahkampf und in der fünften Runde macht man dann den Rückzug, beziehungsweise wenn der Gegner halt vorher auf die Einheit geht, dann macht man vorher schon den Rückzug, hat dann zwar seine 6-Punkte-Einheit nicht mehr selber, um Schaden zu machen, aber alles, was der Gegner da reingesteckt hat, um die zu schwächen, ist quasi auch verlorene Liebesmüh. Das sind so meine Gedanken jetzt bis jetzt abschließend zur Kingsguard. Worum es aber heute eigentlich gehen soll, sind die Warrior Sons. Auch eine Einheit der Lannisters. Und wir gehen einfach mal die Werte durch. Wir haben einen Bewegungswert von 5. Wir haben eine Attacke, Anointed Blade. Also, ja, Anointed hat irgendwas mit in den Glauben eingeführt zu tun. Aber wie gesagt, die Namen sind ja alle nicht so wichtig. Wichtig ist das Attackenprofil. Wir haben 7, 5, 4 Würfel für volle Ranks, nur noch 2 Ranks, nur noch 1 Rank und 4 plus. Das heißt, das ist nicht ganz so gut. Wir haben einen Verteidigungswert von 4 und wir haben einen Moralwert von ebenfalls 4, was wiederum sehr, sehr gut ist. Wir haben zusätzlich eine Fähigkeit, die eine neue Mechanik einführt, nämlich Faith Token. Each time this unit passes a morale test, it gains one faith token. It may expend faith tokens to do the following. Das heißt, jedes Mal, wenn man einen Moraltest, wichtig wieder, ist es nicht nur Paniktest, sondern auch alles andere, was Moraltests macht, bekommt man einen Faith Token. Und im Gegensatz zu Weakened, Vulnerable und Panic, also den Condition Tokens, kann man mehrere von den Faith Tokens ansammeln für die Einheit. Und die kann man dann für folgende Effekte ausgeben. Entweder when this unit attacks, before attack dice are rolled, also beim Angreifen, bevor die Würfel geworfen werden, this attack gains plus one to hit and thundering. Man bekommt plus eins auf die Würfelwürfe und thundering, also der Verteidiger bekommt minus eins auf die Verteidigungswürfel. Oder defensiv, when this unit is attacked, after attack dice are rolled, also wenn man angegriffen wird und nachdem die Würfel geworfen wurden, die Angriffswürfel, this unit gains plus one to defense saves rolls for this attack. Das heißt, da bekommt man dann plus eins auf den Verteidigungswurf. Das heißt, wenn wir uns jetzt nochmal die Attacken- und Verteidigungswerte angucken, wenn man jedes Mal ein Faith-Token hätte, dann hätten wir einen 3-Plus-Attackenwert mit 7, 5, 4 Würfel und Thundering. Das ist schon wieder relativ ordentlich. Und wir hätten einen Verteidigungswert von 3 plus, was zusammen mit dem 4 plus Moralwert defensiv auch sehr ordentlich ist. Jetzt ist die große Frage, was kostet die Einheit? Und sie kostet 8 Punkte. Okay, wir haben gerade gesagt, die sind recht ordentlich, die Werte, aber 8 Punkte ist auch schon ein richtiger Happen. Da sind wir im Bereich von Knights of Castle Rock, also den Rittern von Castle Stein oder so im Deutschen, die ihrerseits defensiv nicht schlecht sind und auch sehr hart reinhauen können und noch Lannister Supremacy haben. Und außerdem muss man sagen, es ist nicht ganz so, dass man die Profile, die ich gerade vorgelesen habe, hat, denn wenn man einfach nur so die Profile hätte ohne die Faith Token, dann könnte man ja noch gleiche Effekte für die gleichen Trigger spielen. Wenn man allerdings ein Faith Token, also Faith ist Glauben, also ein Glauben-Token vielleicht im Deutschen, ausgibt, dann darf man, da das ein freiwilliges ist, für diesen Trigger keine andere Karte mehr spielen. Das heißt, ich kann nicht gleichzeitig den Faith-Token ausgeben, um plus 1 auf meinen Verteidigungswert zu bekommen und noch die Karte der Lannisters, die das gibt, Wealth of the Rock. Und das macht das Ganze nochmal ein bisschen schlechter. Andererseits, ja, ich bin bei denen noch so ein bisschen zwiegespalten. Mal sehen, wie die so sind für 8 Punkte und ich werde jetzt erstmal überlegen, was man denn dazu spielen könnte und was dann vielleicht auch den Wert der Einheit nochmal deutlicher zeigt. Als Commander für diese Einheit eignet sich vor allem, wer hätte es gedacht, der Hohe Spatz, also der High Sparrow. Alle drei Karten vom High Sparrow müssen einen Moraltest zur Folge haben oder alle, ja. Bei allen drei Karten ist ein Moraltest involviert. Das heißt, wenn man die auf diese Einheit spielt, dann bestehen die ziemlich sicher den Moraltest, da sie ja auf die 4-Plus-Moraltest bestehen und bekommen ein Faith-Token noch dazu, zu dem, was sie durch die Karte bekommen. Nochmal zur Erinnerung, die Karten waren, wir schlagen im Nahkampf härter drauf, wir heilen einfach 4 Einheiten, wenn wir den Moraltest bestehen und wir bekommen in der Verteidigung für jeweils 2 ungeblockte Hits nur eine Wunde. Das ist ziemlich allround, wie auch die Warrior Suns ziemlich hier allrounder sind. Das heißt, auch von daher passt es gut. Zusätzlich hat der High Sparrow ja noch seinen Influence, der plus 2 auf den Moralwert gibt. Den würde ich jetzt nicht unbedingt auf die Warrior Suns legen, da die ja schon irgendwie ziemlich gute Moralwerte haben. Es sei denn, der Gegner versucht, die wirklich mit Moral anzugreifen, dann kann man da überlegen, dagegen zu steuern. Eine andere Wahl an Commander wäre Tiven. Über den habe ich ja auch letztens im Commander-Leitfaden geredet. Nochmal zur Erinnerung, der darf jedes Mal, wenn er aktiviert, einen Weekend-Token auf eine Einheit in 12 Zoll legen und der gibt der Einheit Lannister Supremacy. Und da kommen wir eigentlich drauf, wieso ich den sehr in den Warrior Suns sehe. Denn Lannister Supremacy mit einem Moralwert von 4+, heißt, dass so gut wie jedes Mal, wenn diese Einheit angegriffen wird, der Verteidiger, der Angreifer einen Moral, einen Paniktest mit minus 2 machen muss. Das klingt schon sehr, sehr hart. Und da sind 8 Punkte dann auch ein Preis, den ich auf jeden Fall bezahlen würde. Zusätzlich hat Tiven ja auch noch Karten, die relativ defensiv sind. Das heißt, es würde noch mehr helfen, die Warrior Suns mit ihm drinnen am Leben zu halten. Das sind die beiden Commander, die ich da erstmal ins Auge fassen würde. Was man für Attachments in die rein tun könnte, ist noch eine Frage, die ich jetzt beantworten möchte. In der Box drinne gibt es den Champion of Faith, also den Champion des Glaubens. Und der passt natürlich gut da rein, sonst hätten die ihn vermutlich nicht in die Box getan. Der hat einen Befehl, der wie folgt lautet. Ja, ich muss gerade was zur Seite schieben und da haben wir es. When this unit passes a morale test, all enemies engaged with this unit become vulnerable. Das heißt, wenn die eigene Einheit einen Moraltest besteht, wichtig wieder, es ist nicht Paniktest, das kann ich zum Beispiel machen, wenn ich eine Karte des High Sparrows einsetze, wenn die Einheit aktiviert. Und dann werden alle Gegner, mit denen die Einheit im Kampf ist, vulnerable. Das ist wieder sehr gut, um den Nahkampf-Output noch ein bisschen zu pushen. Und verträgt sich auch mit dem Sundering, den ich dann durch den Faith-Punkt ja sowieso bekommen habe, gerade sehr gut. Andere Möglichkeiten wären Jaime aus der neuen Kingsguard-Box, der ja die Fähigkeit hatte, dass er entweder beim Angriff eine Wunde mehr macht oder auf die 3+ ein Attachment killt. Der ist natürlich in so einer Einheit, die etwas länger am Leben bleibt, besonders gut, da man dann mehr noch auf Attachment Jagd gehen kann. Allerdings kostet die Einheit dann schon 10 Punkte. Das muss man sich dann so ein bisschen überlegen. Also ich würde vielleicht eher Tiven reinstellen und bei den 8 Punkten bleiben und dann die Punkte in den Rest meiner Armee investieren, als den noch mit zusätzlichen Punkten aufzublasen. Deswegen ist die nächste Wahl auch so ein bisschen kritisch zu sehen, nämlich Baristan Selmy. Nochmal zur Erinnerung, der hatte als Regel, dass solange man die Krone kontrolliert, das heißt, da sollte man dann gegebenenfalls den Joffrey NCU mitnehmen, bekommt er jedes Mal, wenn die Einheit einen Moraltest besteht, D3 Wunden zurück. Und das ist natürlich bei den Warrior Suns dann schon ziemlich heftig, da die ja sehr gut ihre Moraltests bestehen. Man jedes Mal, es ist keine Order, es funktioniert nicht nur einmal, sondern wirklich jedes Mal diese D3 Wunden regeneriert. Das heißt, man könnte dazu dann den High Sparrow spielen und jedes Mal zu seinen Karten dazu bekommen sie nochmal D3 Wunden zurück. Jedes Mal, wenn ein Gegner mich angreift und ich einen Paniktest machen muss, bestehe ich den ziemlich sicher und bekomme D3 Wunden zurück. Zusätzlich, Baristan Selmy gibt auch noch Stalwart, also nochmal plus 2 auf dem Moraltest. Das heißt, man hat dann einen Zweier-Moralwert. Das heißt, man besteht die wirklich automatisch, es sei denn, der Gegner modifiziert sie noch irgendwie. Aber wie gesagt, ich sehe das ein bisschen kritisch, denn da hat man eine 11-Punkte-Einheit, die zwar sehr, sehr viel heilen kann, aber nicht so den großen Schadensoutput hat. Szenarien, in denen man diese Einheit gut einsetzen kann. Auf jeden Fall Feast for Crows, denn da geht es ja darum, dass man irgendwie möglichst viele Paniktests selber besteht und die vom Gegner oder möglichst viele Moraltests besteht und der Gegner nicht. Und da gibt diese Einheit natürlich dann wenig Punkte, wenn sie sehr viele Moralwerte, sehr viele Moraltests besteht und eben nicht die Siegespunkte draufgelegt werden. Außerdem das neue Szenario Dance with Dragons, wo man die Marker einnehmen muss und sie verliert, wenn man einen Paniktest verkackt. Da kann natürlich so eine Einheit gut sich einen Marker schnappen und ihn dann ziemlich lange halten. Das wäre auch ein Szenario, wo man dann überlegen könnte, Barristan Selmy wirklich da reinzusetzen und seine 11-Punkte-Einheit zu haben, einfach um die einen Marker wirklich zu halten und dann der Gegner muss die Einheit tatsächlich auslöschen, was extrem schwierig wird, um den Marker zu bekommen. Man muss natürlich mit dem 5er Bewegungswert gucken, dass man erstmal zu dem Marker kommt. Aber die wechseln ja ihrerseits relativ schnell die Besitzer, wenn der Gegner einen Moraltest verpatzt. In den anderen Szenarien, in Clash of Kings, ist es eigentlich immer relativ gut, wenn man recht teure Einheiten hat und auch defensive, da wenn man einmal einen Punkt hat, man darauf sitzen bleiben möchte und die Siegespunkte einpacken und man durch die Victory Through Combat Rule halt weniger Punkte abgibt, wenn man teurere Einheiten hat, beziehungsweise wenn diese dadurch länger überlegen und die Einheit dann ja direkt wieder aufs Feld gestellt wird. Das heißt, da sehe ich die auch. Kleine Anmerkung nochmal, denkt immer daran, dass ihr auf Turnieren, zumindest wenn es nach den offiziellen Guidelines geht, zwei Armeen einpacken könnt. Das heißt, ihr könnt dann auch so ein bisschen nach den Szenarien gucken. Vielleicht nehme ich eine Liste mit zwei Warrior Suns Einheiten drinne für Clash of Kings, Dance with Dragons und Feast for Crows und je nachdem, welche davon gespielt werden. Und in anderen, wo sich die Warrior Suns jetzt gegebenenfalls nicht so eignen, wie zum Beispiel in Game of Thrones, würde ich schon eher sagen, da sind teure Einheiten oft nicht ganz so gut, da man eben fünf Objective Token hat, die man einnehmen möchte und man sich dann nicht so ganz erlauben kann, so eine teure Einheit irgendwo stehen zu lassen. Da könnt ihr dann entsprechend eine andere Liste spielen, wo ihr vielleicht den Mountain auf Pferd mitnehmt als einzelne Einheit, der nur 4 Punkte kostet und bei dem es okay ist, wenn der dann hinten auf einem Objective steht. Ja, das war die neue Folge. Wenn ihr die Warrior Suns zu teuer findet oder wenn ihr sie genau richtig findet oder wenn ihr sie super findet für ihre Punkte, dann kommentiert das doch. Auch was ihr dazu spielen würdet, Armeen, die ihr habt, würde ich mich sehr über Anregungen freuen. Heute gibt es nur eine Folge, aber ihr könnt euch freuen. Es ist auch weiteres von den Einsteiger- und den Commander-Leitfäden in der Pipeline. Aber das Ganze soll ja auch gut recherchiert und ordentlich durchdacht sein. Deswegen brauche ich da noch ein bisschen mehr Zeit. Bis zum nächsten Mal.